mach die Schreibtischlampe an, die Digitalwaage zeigt an, 81 Gramm. Ey. Das wird auf 100 gestreckt und nach Abenddämmerung dann an die Kundschaft vercheckt. Ich steig in den Jet, mach Business mit nem Kolumbianerring. Schmuggel Stoff im Dekolleté einer Vollblut-Spanierin. Money over bitch, Hoes spielen vor ihrem Freund die Heiligen. Doch fahren jedem erst Fesseln um den Hals wie Goldmedaillen. Sobald sie in den Club gehen im Minirock. Wir sind Luxus-G's, Hood-Fame, das Image-Boss. Kings im Block, Business-Kriminell. Hey. Pack die 6 Kilo Coke in den Minivan. Hey. Postzücken Digicams, hey. Sehen wie mein Eis glitzert. Schau, ich spring rein zum Boss in den Ferrari 2-Sitzer. Yeah. Schnelles Geld, leichtes Leben, weißes Legen, weißes Legen. Scheine zählen, hey. Drugs in den Jeans. Yeah. Deine Stadt ist bedient, Koks und Amphetamin. Hey. Drugs in den Jeans. Yeah. 3 Uhr nachts in den Streets, tickern Mafia Jeans. Hey. Mach den Benz vor. Drugs in den Jeans, in den Jeans. Vorbei am Grenztor. Drugs in den Jeans, in den Jeans. Motherfuck auf Quark. Drugs in den Jeans, Jeans. Drugs in den Jeans. Ich hab Drugs in den Jeans. Früher machte ich Geschäfte wie Anthony Soprano. Heute rapp ich meine Parts und bin ständig in der Bravo. In den Handy Ringtone Charts oder MTV und Radio. Kohle kann der Boss in das Bitch, Sie die Chromleisten am Maybach glänzen. Sie glitzern wie der Ozean im Mondschein an koksweißen Thailand-Stränden. In den Kleiderschränken, Polo-Tees, Designerhemden. Krokodil auf der Brust, Sauna-Clubs, Nightclub-Action. Das ist mein Lifestyle. Was ist dein Lifestyle? Glanzbauen, Schwanzsaugen, das ist dein Lifestyle. Ich rate dir, Hure, mich nicht anzustarren. Es sei denn, deine Brille ist aus kugelsicherem Panzerglas. Du willst ein Benz, dick, weißes Pulver, Bitch. Du willst ein Haus am Strand, dick, weißes Pulver, Bitch. Ey, deine Lady wird gebitcht, während sie mir unterhalb von meinem definierten Sixpack meinen irrigierten Dick leckt. Drugs in den Jeans, yeah. Deine Stadt ist bedient, Koks und Amphetamin. Hey. Drugs in den Jeans, yeah. 3 Uhr nachts in den Streets, tickern Mafia Jeans. Mach den Benz vor. Drugs in den Jeans, in den Jeans. Vorbei am Grenztor. Drugs in den Jeans, in den Jeans. Motherfuck auf Quark. Drugs in den Jeans, Jeans. Drugs in den Jeans. Ich hab Drugs in den Jeans. Ich versorge deine Family mit Dope, Motherfucker, bin der King of the Town, lieber Crater die Kills. Kille meine Enemies, erledige die Penner, packe Dollars, eine Zahle für die Ecstasy Pills. Sticke das Dope an die Crack Dealer, packe das Coke in den Black Beamer. Lade meine Magnum, fahre zu dem Treffpunkt, liefer den Stoff an die Gangleader. Alle wollen meine Pillen, denn ich gebe Killerware, lege mir eine Bahn und baller Tickets in den Bett. Ich gebe dick in dem Hotel oder wir gehen in meine Villa von den Beverlys und habe dann Sex im Bett. Chill in deiner Beach, ich ticke deiner City, mache Business in deiner Hood, zerlege deine Bodyguard und baller danach alle Bulle mit. Der Silber in der K47 oder der Magnum weg.